Erster höre nun, Israel, die Gesetze und Regeln, die ich euch lehre. Ihr sollt sie befolgen, damit ihr am Leben bleibt und das Land bekommt, das Jahwe, der Gott eurer Väter, euch geben will. Zweiter, ihr sollt den Geboten, die ich euch gebe, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Ihr sollt die Gebote Jahwes, eures Gottes, genau befolgen, so wie ich sie euch gebe. Dritter, ihr habt selbst gesehen, was Jahwe wegen des Baal-Peor getan hat, alle, die Baal-Peor folgten, hat Jahwe, euer Gott, aus eurer Mitte vernichtet. Vierter, ihr aber, die ihr Jahwe, eurem Gott, treu geblieben seid, lebt heute noch alle. Fünfter, merkt euch, ich habe euch Gesetze und Regeln gelehrt, so wie Jahwe, mein Gott, es mir befohlen hat. Ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr zieht, um es zu besitzen. Sechster, haltet diese Gesetze und befolgt sie. Denn das wird eure Weisheit und Klugheit vor anderen Völkern zeigen. Wenn sie von all diesen Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk ist wirklich weise und klug. Siebter, denn gibt es ein großes Volk, das einen Gott hat, der ihm so nahe ist wie Jahwe, unser Gott, wenn wir ihn anrufen? Achter, und gibt es ein großes Volk, das so vollkommene Gesetze und Regeln hat wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute gebe? Neunter, passt gut auf und vergesst nicht die Dinge, die ihr selbst gesehen habt, damit sie euch euer ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben. Erzählt sie stattdessen euren Kindern und Enkeln. Zehnter, vergesst nicht den Tag am Horeb, als ihr vor Jahwe, eurem Gott, standet. Damals befahl Jahwe mir, versammle das Volk. Ich will sie meine Worte hören lassen, damit sie lernen, mich zu fürchten, solange sie leben, und damit sie es auch ihren Kindern beibringen. Elfter, da kamt ihr näher und standet am Fuß des Berges. Der Berg brannte hell im Feuer bis zum Himmel, während ringsum Dunkelheit, Wolken und dichte Finsternis waren. Zwölfter, Jahwe sprach zu euch mitten aus dem Feuer. Ihr hörtet den Klang der Worte, aber ihr saht keine Gestalt. Dreizehnter, er verkündete euch seinen Bund, den ihr halten solltet, die 10 Gebote. Er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Vierzehnter, mir aber befahl Jahwe damals, euch Gesetze und Regeln zu lehren, damit ihr sie in dem Land befolgt, in das ihr ziehen werdet, um es zu besitzen. Fünfzehnter, nehmt euch also gut in Acht, es geht um euer Leben. Denn an dem Tag, als Jahwe am Horeb aus dem Feuer zu euch sprach, habt ihr keine Gestalt gesehen. Sechzehnter, handelt nicht schlecht und macht euch kein Götzenbild, keine Figur, die wie ein Mann oder eine Frau aussieht. Siebzehnter, macht auch keine Figur, die wie ein Tier auf der Erde aussieht oder wie ein Vogel, der am Himmel fliegt. Achtzehnter, macht keine Figur, die wie ein Tier aussieht, das auf dem Boden kriecht oder wie ein Fisch, der im Wasser unter der Erde lebt. Neunzehnter, und wenn du zum Himmel schaust und die Sonne, den Mond und die Sterne siehst, das ganze Heer des Himmels, dann lass dich nicht dazu verleiten, dich vor ihnen niederzuwerfen und sie anzubeten. Denn Jahwe, dein Gott, hat sie allen Völkern auf der ganzen Welt gegeben. Zwanzigster, euch aber hat Jahwe aus Ägypten herausgeführt, wie aus einem Eisenschmelzofen, damit ihr ein Volk werdet, das ihm besonders gehört, so wie es heute ist. 21. Jahwe wurde aber wegen euch so zornig auf mich, dass er schwor, ich dürfe den Jordan nicht überqueren und das schöne Land nicht betreten, das Jahwe, dein Gott, dir als Besitz geben will. 22. Ich werde in diesem Land sterben, ohne den Jordan überquert zu haben. Ihr aber werdet hinüberziehen, um dieses schöne Land zu besitzen. 23. Passt auf, dass ihr den Bund, den Jahwe, euer Gott, mit euch geschlossen hat, nicht vergesst. Macht euch kein Götzenbild, das Jahwe, euer Gott, euch verboten hat. 24. Denn Jahwe, dein Gott, ist wie ein verzehrendes Feuer, er ist ein eifersüchtiger Gott. 25. Wenn ihr Kinder und Enkel habt und lange im Land lebt, solltet ihr nicht schlecht handeln. Macht euch kein Götzenbild und versündigt euch nicht gegen Jahwe, euren Gott, denn sonst wird er zornig. 26. Ich nehme heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch, ihr werdet schnell aus dem Land vertrieben werden, in das ihr über den Jordan zieht, um es zu besitzen. Ihr werdet dort nicht lange bleiben, sondern ganz vernichtet werden. 27. Jahwe wird euch unter die Völker zerstreuen, und nur wenige von euch werden unter den Nationen übrig bleiben, wohin Jahwe euch führen wird. 28. Dort werdet ihr Götter verehren, die Menschen gemacht haben, aus Holz und Stein. Diese Götter können weder sehen noch hören, weder essen noch riechen. 29. Dort wirst du dann Jahwe, deinen Gott, suchen und ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele suchst. 30. In deiner Not, wenn all das geschehen ist, wirst du dich später zu Jahwe, deinem Gott, wenden und auf seine Stimme hören. 31. Denn Jahwe, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen und will nicht, dass du zugrunde gehst. Er wird den Bund mit deinen Vätern nicht vergessen, den er ihnen mit einem Eid bestätigt hat. 32. Frage doch nach den früheren Zeiten, die vor dir waren, seit Gott Menschen auf der Erde erschaffen hat, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, sind jemals so große Dinge geschehen oder wurde so etwas je gehört? 33. Hat jemals ein Volk Gott mitten aus dem Feuer sprechen hören, so wie du es gehört hast, und ist dabei am Leben geblieben? 34. Oder hat jemals ein Gott versucht, auf die Erde zu kommen, um mit Wundern, Zeichen, Krieg, starker Hand und großer Macht ein Volk aus einem anderen Volk herauszuholen, so wie Jahwe, euer Gott, es vor deinen Augen in Ägypten mit euch getan hat? 35. Du hast das gesehen, damit du erkennst, dass Jahwe der wahre Gott ist und es außer ihm keinen anderen gibt. 36. Vom Himmel ließ er dich seine Stimme hören, um dich zu lehren. Auf der Erde ließ er dich sein großes Feuer sehen, und aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. 37. Weil er deine Väter liebte und ihre Nachkommen nach ihnen erwählte, hat er dich persönlich mit seiner großen Kraft aus Ägypten geführt. 38. Er tat dies, um Völker, die größer und stärker sind als du, vor dir zu vertreiben. So konnte er dich in ihr Land bringen und es dir als Besitz geben, wie es jetzt geschieht. 39. Deshalb sollst du heute erkennen und dir zu Herzen nehmen, dass Jahwe Gott ist, oben im Himmel und unten auf der Erde, und es keinen anderen gibt. 40. Du sollst auch seine Gesetze und Gebote befolgen, die ich dir heute gebe. Dann wird es dir und deinen Kindern gut gehen, und du wirst lange in dem Land leben, das Jahwe, dein Gott, dir geben will. 41. Damals wählte Moses östlich des Jordan, in der Gegend gegen Sonnenaufgang, 3 Städte aus. 42. Diese Städte waren dafür da, dass jemand, der seinen Nächsten unabsichtlich getötet hatte und ihm vorher nicht Feind war, dorthin fliehen und sein Leben retten konnte. 43. Es waren Bezer in der Steppe auf der Hochebene für die Rubeniter, Ramot in Gilead für die Gaditer und Golan in Basan für die Manassiter. 44. Dies ist das Gesetz, das Moses den Israeliten vorlegte. 45. Dies sind die Anweisungen, Gesetze und Regeln, die Moses den Israeliten verkündete, als sie aus Ägypten zogen. 46. Dies geschah jenseits des Jordan im Tal, gegenüber von Bet-Peor, im Land des Amoriterkönigs Sihon. Sihon wohnte in Heschbon und wurde von Moses und den Israeliten besiegt, als sie aus Ägypten zogen. 47. Sie hatten sein Land erobert, ebenso das Land von Og, dem König von Basan. Das war das Land der beiden Amoriterkönige, die östlich des Jordan herrschten. 48. Es reichte von Aroer am Ufer des Flusses Arnon bis zum Berg Sion, der auch Hermon genannt wird. 49. Es umfasste die ganze Steppe östlich des Jordan bis zum Steppensee am Fuß der Pisgahänge.